da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Herzlich willkommen zum Zeitgeist, heute mit Stefan Winter 008 und Eckhard Breitschuh. Anstatt eben jetzt und meiner Wenigkeit Sascha Tau. Agent 007,5. Nein, eigentlich der Q dieser Sendung, ne? Eckhard? Mhm. Ja. Dann bin ich. Was soll ich was sagen? Der M. Hörg, hörg, hörg. Komm, wir fangen gleich an hier. Wir haben ja, heute komm. Nicht viel Zeit. Nein, ich bin auf dem Sprung. Okay, wir sind dann erst Eckhard und dann Stefan. Genau. Oh mein Gott. Wobei wir das auch zusammen machen können, Stefan, genau. Denn du hast mir ja schließlich empfohlen. Oh, Wicked Wonder, ein grandioser Comic. Diesen Menschen hier, den Namen ich immer vergesse, aber ich sag's euch gleich. Frederick Mullally und Ron Embleton. So sieht das nämlich aus. Frederick Mullally scheinbar in den 50er, 60er, 70er Jahren ein Romanautor, Krimiautor und Philip Ron Embleton, ein hochbegabter Zeichner, ist leider überhaupt nicht mehr im Print. Musste ich über von online, Penthouse verlegt. Genau, das lief damals als monatliche Serie im Penthouse, immer 6 bis 8 Seiten, hat einen ganz großartigen fully painted Stil, der natürlich viel von Little Annie Fanny auch hat, auf die sich auch laufend bezogen wird. Es ist aber, Little Annie Fanny war das Produkt, das parallel im Playboy lief, oder vorher schon wahrscheinlich. Vorher, ja. Und eine eher naive Blondine, die also ihre mehr oder weniger harmlosen, sexy Abenteuer erlebt, dargestellt hat. Und Wicked Wonder ist eher eine ganz fiese Domina, die also nichts lieber tut, als Männer zu quälen und Frauen auch, wenn es sein muss. Und die in einem Schloss lebt und ihre perfiden, lüsternen Pläne einfach nach Gusto umsetzt. Es ist super gut zu lesen. Wahrscheinlich hilft es aber, wenn man vor 1975 geboren ist. Ist es jetzt eine Neuauflage oder ist es eine Antiquität? Nee, das kriegst du nur noch Antiquität. Nee, das ist eine Antiquität. Ich hab für dieses Buch hier und ihr seht 2,75 $. $2,75 hat es früher gekostet. Der Umschlag ist etwas angeflattert. Einige Seiten sind lose. Ah, okay. Der Zustand war als akzeptabel angegeben. Dafür habe ich 39,90 bezahlt. Der nächste Schritt wäre dann über 80 Euro. Ja. Zustand, und es ging hoch bis 180, glaube ich. Ich habe auch auf internationalen Seiten geguckt, habe es aber dort auch schon nur so für über 100 Pfund und über 100 Dollar gesehen. Deswegen dachte ich, okay, ich nehme den akzeptablen Zustand für 39,90 und bin auch ganz froh damit. Also ich hatte wirklich Spaß, es durchzulesen. Das Ding ist tatsächlich nur einmal aufgelegt worden. Ich hatte Glück, dass ich es für 12 Mark gekauft habe, als es irgendwann Anfang 80er mal bei uns am Bahnhof, glaube ich, rumlag. Deswegen, ich hatte das Eckhard neulich empfohlen, als ich auf dem großartigen Hamburger Comic Festival war. Und was ich besser finde als Little Annie Fanny, Little Annie Fanny ist große Klasse. Ich stehe auf Bill Elder und diese ganzen Sachen, aber weil es von Engländern gemacht worden ist, ist Wicked Wonder einfach sehr viel hedonistischer. Also das ist mit viel mehr Spaß und weniger Puritanismus, und da wird mit Freude durch die gesamte Weltgeschichte durchgejames bondet auch durchaus mal. Das macht Spaß anzugucken, und Embleton ist ein Typ, der die Comic-Adaptionen von Stingray, Thunderbirds und Captain Scarlet gezeichnet hatte in England früher. Und ich glaube auch so Sachen wie Storm oder Trigan mal mit dabei war, ja, war vielleicht. War der bestimmt dabei, so wie das hier aussieht, ja. Also ein rasant guter Maler in diesem typischen Stil der Zeit, macht einen Riesenspaß. Der das auch übrigens super gut durchhält. Ich habe immer so befürchtet, naja, gegen Ende wird vielleicht der Stil ein bisschen abfallen. Und es gibt dann gegen Ende tatsächlich so auch 3-4 Seiten, die so ein bisschen Ausreißer sind, wo man sieht, okay, langsam hat er keinen Bock mehr. Aber er findet dann immer wieder doch zurück zur alten Form. Also es ist einfach ein Riesenspaß zu lesen. Ich denke, was damit zu tun haben könnte, dass das nicht mehr verfügbar ist im Moment und auch nicht wieder aufgelegt wird, ist, einmal für Deutschland, es sind jede Menge Hakenkreuze drin, da haben Hakenkreuze und Unterhaltung ist in Großbritannien ja kein Widerspruch, im Gegenteil. Gehört zum guten Ton. Ja. Aber hier mein neuer Film, hat der Hakenkreuze? Nee, dann will ich nicht. Aber auch, ich denke, Copyright-Probleme könnte es heutzutage geben, denn es taucht natürlich nicht nur die Konkurrentin Little Annie Fanny auf und wird regelmäßig mit Dartspfeilen ihrer offensichtlich aufgepumpten BH-Inhalts erledigt. Ich mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Da ist sie, ja, Little Annie Fanny mit einem Dart in. Ah, okay, ja. Man sieht auch die Luft entweichen, ja. So. Nee, es tauchen aber außerdem außer jede Menge prominente Politiker und Showgrößen tauchen auch jede Menge Comicfiguren auf, also wie heißt der Pogo von Walt Kelly, diese Mutton Jeff Typen, Bringing Up Father und auch mehrfach Mickey Mouse und Donald Duck, und da denke ich, könnte jeder Verlag, der sich heutzutage an dieses Ding ranwagen würde, einen echten Stolperstein haben. Weiß nicht, das dürfte ist ja immer schwierig, ne? Ja. Das kommt dann immer auf den jeweiligen Herausgeber an, wie eiskalt der sowas angeht und was er riskieren will. Ja. Die Rechte waren auch zwischen Embleton und Mullally geteilt. Ich glaube, Embleton ist vor kurzem gestorben und Mullally schon etwas länger oder andersrum. Genau auf die Reihe. Ich glaube, Mullally ist deutlich älter gewesen als Embleton. Der sieht mehr so aus, als wäre der Frederick Mullally hit his stride in 1945. Oh, okay. Also da war der schon etwas älter. Der ist in den 20ern geboren. Das heißt, er ist 1918 geboren, aber noch nicht gestorben. Ach ja? Ja. Okay. Der Mann ist kurz vor 100. Wie hieß das, der Comic-Szene? Hamilton 1988 gestorben ist. Dann hat er es nicht lang gemacht. Er ist, glaube ich, in den 30ern geboren, ne? Oder 1930 geboren. 58 geworden. Hey, und da müsste jetzt 95 werden. Hossa Bambossa. Ja. Gratulation, möchte ich dazu sagen. Auf diesem Wege alles Gute an Frederick Mullally. Genau. Ja, jedenfalls ein großer Spaß zu lesen. Ich meine, ich halte nicht viel davon, sich Comics für 200 Euro zu kaufen, weil die kann man ja dann auch nicht lesen. Aber vielleicht kriegt ihr ihn irgendwo mal günstig. Ansonsten habe ich im Web gesehen auch, ich habe relativ schnell, als ich Wicked Wonder eingegeben habe, eine Seite gefunden, wo das Buch als kompletter PDF-Download zu haben war. Du hast es aber nicht angeklickt. Nee, würde ich auch nicht. Ich habe es nicht angeklickt, nein. Ja. Ich dachte, ich will es nicht als PDF-Download und wahrscheinlich ist es sogar illegal. Ich bin dagegen, dass so etwas stattfindet. Ja, also wenn Sachen überhaupt nicht mehr aufgelegt werden, ist das natürlich schön. Ansonsten hätte man sowas lieber auf einem E-Reader. Ja, das wäre natürlich... Diese Steilvorlage bitte an Sascha. Okay, mein Stichwort. Ich habe mir so ein Tablet besorgt. Also, das ist, was für mich ganz gut funktioniert. Und da gibt es natürlich alle möglichen Apps. Und wir hatten es irgendwann schon mal davon, weil ich damals auch keine Ahnung hatte, aber dann hat Stefan gemeint, ja, wenn man ein Tablet hat, dann benutzt man Comixology. Was aber auch, kann man irgendwie, es funktioniert auch für einen PC, aber da kannst du dann bei deinem Comic-Händler irgendwelche Listen dann schicken, dass er dieses zurück, bla bla bla. App für die Tablets ist insofern ganz cool, weil du musst ja dann auch alles immer mit deiner Kreditkarte verbinden. Das heißt, du loggst dich dann ein und du kannst dann direkt Comics über diese App kaufen. Ich zeig mal auch, wie das hier so, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, weil meine Kamera so schlecht ist. Wenn du es anmachst, dann kommt gleich so eine Art, so rum, da kommen dann gleich so Feature, da hast du dann so Sonderangebote, sonst irgendwas, dann hast du unten drunter, ist dann so eine Rubrik, selber Tag als Print. Das heißt, wenn dann der Comic-Tag in Amerika ist, dann kannst du gleich auch hier online die Sachen kaufen. Ich hätte es mir ganz am Anfang angeguckt, dachte so, nee, also mit Kindle und so komme ich klar, kein Problem, aber mit diesem hier auf dem Tablet Comics gucken, da komme ich nicht mit klar. Das war am Anfang, ich habe es mir später nochmal angeguckt und bin dann irgendwie voll reingerutscht, weil die Sache ist, wenn man das Format sieht, also das Tablet ist mit dem schwarzen Rand, ist eigentlich exakt ein US-Comic-Format. Das heißt, wenn du die ganze Seite anguckst, ist es ein bisschen kleiner und da die Sachen ja eh schon, also gedruckt ein bisschen klein sind, wird es dann relativ klein. Das heißt, was du machen musst, ist, du musst da einfach Moment, ich muss mal kurz hier ein bisschen zurückspulen. Du musst mit der Vergrößerung arbeiten. Also und das heißt, du zoomst dann rein halt in die Panels. Was relativ nervig sein kann. Dafür gibt's aber dann eine Option und die finde ich, die habe ich dann lieben gelernt, indem du quasi die Panels, die kannst du dann antippen und die werden dann automatisch vergrößert. Und wenn du dann quasi weitergehst, ja, Moment. Dann werden so erst einzeln die Sprechblasen angezeigt und eingebaut. Es geht dann auch zum nächsten Panel weiter. Einfach. Oh. Ich weiß nicht, ob man das so, den Effekt so sieht, aber. Ah, ja, ich sehe es gerade. Und ich muss sagen, es gab ja früher mal diese Animated Comics mit Soundwörtern und sonst irgendwas. Ich fand das furchtbar. Das ist so eine Art milde Version davon, wo man den Comic, also ich finde es eigentlich fantastisch tatsächlich mittlerweile. Es ist nur völlig anders als Comic lesen, wie ich es gewohnt bin. Es ist wirklich zwei verschiedene Sachen. Also ich sag immer so, Rosenkohl tiefgekühlt und Rosenkohl frisch gemacht sind für mich eigentlich zwei verschiedene Dinge, weil... Das sage ich auch immer über Rosenkohl. weil es so unterschiedlich schmeckt einfach. Nur als Beispiel. Ja. Und so ähnlich ist dieses Comic-Lesen am Tablet und Comic-Lesen normal. Also ich kann jeden verstehen, der mit dem nicht zurechtkommt. Ich habe echt auch wirklich... Ich bin immer offen für Neues, aber das hat mich auch ein bisschen gekostet, bis ich mich damit zurechtgefunden habe. Mittlerweile liebe ich es tatsächlich. Weil ich jetzt schon so alt bin und ja immer älter werde. Telefon verstehe vielleicht. Tablet ist sowas wie ein iPod von irgendeinem Hersteller deiner Wahl. Ja, es ist wie ein großes Smartphone, kann man sagen. Ja. Ein großer iPad meinst du wahrscheinlich. Pad, ja, meinte ich ein iPad. Siehst du, nicht mal den Scheiß krieg ich zusammen. Steve Jobs, ich verfluche dich! Runter von meinem Rasen, ihr Äpfel! Jetzt nur mal kurz. Also die Sache ist auch, dass sie mittlerweile dazu übergehen. Es gibt so Comics, die rein für die digitale Version gemacht sind. Das heißt, du hast dann nicht mehr dieses Hochkantformat wie eine normale Comics-Seite, sondern du hast dann eher so breite Formate. Ich zeig's mal kurz. Teilweise geht's dann wieder, also das macht dann Marvel, geht's dann wieder in diese komische Anime, das ist dann mehr oder weniger wie so eine Art Daumenkino Comic. Also was mich dann wieder ein bisschen so, finde ich unnötig. Ja, ich zeig's mal hier, das ist jetzt zum Beispiel Batman, das ist die ganze Seite, siehst du hier. Also die Doppelseite quasi. Ja, es ist eine Seite, es gibt keine Doppelseiten mehr. Ah, okay. Das ist halt komplett aufs Tablet zugeschnitten, das Format dann. Okay. So, finde ich jetzt wieder interessant. Das andere Ding, wenn du jetzt sagst, so die Bilder gehen dann so weiter, ist das, stelle ich mir das so vor, als ob jemand für mich umblättert? Ja, es oder, ist nicht nur umblättert, oder muss ich erst antippen und dann passiert das? Du musst erst antippen. Also es geht nur auf deinen Input. Also kein automatischer Player. Nee. Okay. Und das ist im Endeffekt so, wie dein Auge mehr oder weniger über die Seite wandern würde, so hat man das quasi dann auf dem Tablet für einen selbst dann. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die keine Comics lesen können, weil sie diesen Lesemechanismus von Panel zu Panel nicht begreifen. Also für die wäre es, glaube ich, ideal. Also was mich ein bisschen an der App selber nervt, ist, dass, also du hast hier zum Beispiel auch, was auf der anderen Seite ganz toll ist, du hast echt alle möglichen Comic-Verlage von Onipress zu Marvel und DC und sonst irgendwas. Das ist hier die Seite mit den Verlagssymbolen, da kannst du lange scrollen. Also was nicht dabei ist, ist Dark Horse, die haben eine eigene App. Ansonsten, wenn du dir von Marvel oder DC die Apps holst, ist es im Endeffekt dasselbe Programm, ist nämlich auch von Comixology programmiert. Die App kostet Geld? Die App ist umsonst, aber die Comics kosten Geld und die kosten 1:1 das, was auf dem Cover draufsteht. Wo ich auch ein bisschen erschrocken bin, weil ich bin ja seit Jahren nicht mehr in einem Comic-Shop gewesen. Die normalen Hefte von Marvel kosten mittlerweile $4. Da war ich so ein bisschen... Cool. Huhu. Ja. Die sind arg teuer geworden. Ja. Ich habe die App auf meinem smarten Phone drauf. Ich habe mir ein paar, einfach nur zum Angucken, ein paar von den Gratis-Heften runtergeladen, die es auch gibt. Ja, ja. Ist natürlich auf diesem doch sehr kleinen Bildschirm dann etwas sehr viel schwieriger, da wirklich mitzuarbeiten, weil du die ganze Zeit am, ich muss hier zoomen und da scrollen. Zoomen. Ja, ja. Selbst bei einzelnen Panels wird es einfach schwierig. Und was ich gut finde jetzt bei Tablets, was ich jetzt gesehen habe davon, ist, dass ich zumindest erstmal einen Überblick über die Gesamtseite kriege und das, was mit meinem Umblätterverhalten zu tun hat und erstmal die Gesamtseite zu scannen, um dann in die Einzeldinger zu gehen. Also du kannst es im Endeffekt auch lesen, wie du willst. Du kannst da verschiedene Sachen einstellen. Du kannst auch einstellen, dass quasi bei jedem Umblättern die Gesamtseite nochmal angezeigt wird, bevor es dann in diesen Zoom reingeht. Oder du lässt den Zoom bleiben und zoomst dir selber die Panels dann ran. Also was halt ganz schön ist einfach, weil was ich gemerkt habe, ist, dass schlecht gezeichnete Comics sehen noch schlechter aus. Hingegen gut gezeichnete Comics sind noch super, noch besserer, was weiß ich. Weil das Ding ist halt, weil du halt im Endeffekt auch schon am Computer sitzt und das anguckst, kannst du auch immer schön in die Zeichnung reinzoomen und dich da nochmal dran ergötzen. Mhm. Und das macht schon Spaß. Also was mir ein bisschen an der App selber nervt, ist, du musst da immer viel klicken und sonst irgendwas. Du kannst dann, wenn du in diese Verlagsangebote reingehst, da kannst du dann die einzelnen Serien, aber das ist relativ nervig zu navigieren, weil du dann ellenlange Listen hast und dann kann es sein, dass du dir einen Comic anguckst. Also ich kann kurz auch mal zeigen, du siehst dann immer so, wer es gemacht. Also das ist hier, oben ist immer so diese Gesamtserie, unten ist dann die einzelnen Serien, da kannst du dann nochmal drauf gehen, da hast du dann die verschiedenen Hefte der Serie. Dann hast du, wenn du dann auf ein Heft drauf gehst, hast du oben die Beschreibung vom Comic und unten drei Seiten, die du angucken kannst. Ist aber so, dass manchmal, wenn du dann zurückgehst, dann rutschst du irgendwie in eine andere, wie soll ich sagen, andere Seite rein und überblätterst die Seite, wo du vorher warst und musst dann durch alle anderen Seiten durchklicken, bis du wieder daraus kommst und musst dich dann bei der Übersicht rauskommst, musst dann wieder in die Übersicht reingehen und dich genau dahin manövrieren, wo du vorher warst. Das ist, ist irgendwie scheiße programmiert, keine Ahnung, weil man kennt es ja beim Browser, wenn du irgendwie mitten auf einer Seite bist, gehst auf eine andere Seite und wieder zurück, dann landest du normalerweise mittlerweile mitten auf der Seite wieder, wo du gerade gelesen hast. Das ist bei der App nicht der Fall. Und schlimmer noch, manchmal rutschst du irgendwie in eine andere Rückwärtsbewegung rein und überblätterst die Seite, wo du überhaupt vorher warst, und dann musst du erst wieder diese Verlagsseiten aufrufen, bla bla bla, das ist super nervig. Das ist auch, wenn du mehrere Comics anguckst, also in der Vorschau mit diesen drei Seiten, kann es sein, dass dann irgendwann die Seiten nicht mehr eingeblendet werden. Das ist wahrscheinlich so ein Speicherding. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Tablet selber liegt oder an der App. Das ist auch ein bisschen nervig. Weiterhin, was ich ein bisschen vermisse, ist, wenn du die Comics kaufst, du hast dann natürlich auch Trade Paperbacks, die digitalisiert sind. Oder was sie halt gerne machen, ist Story Arcs, weil du hast ja in der normalen Serie, also Spider-Man, hast du dann so eine Mini-Geschichte von 4 Folgen, die dann abgeschlossen ist, und dann fängt die nächste an, das ist halt eine Story Arc, die kannst du dann kaufen, die sind dann ausgewählt. Was mir fehlt, ist da einfach irgendwie so eine Art, weil du hast so ein 20-Seiten-Comic, hast du relativ schnell gelesen an dem Tablet, was mir da fehlt, sind so Komplettpakete, wo ich auch einen Rabatt kriege oder so, weil Rabatt gibt's da irgendwie gar keinen. Weil es wirklich 1:1 die Druckpreise immer sind. Es gibt manche Verlage, die machen das. Also ich habe zum Beispiel, was ich eigentlich ziemlich cool finde, ich hatte irgendwann mal die Idee für mich selber so, die Geschichte, was machst du, wenn Superman auf dich sauer ist? Wie könntest du Superman entkommen und was macht Superman, wenn er sauer ist? Einfach dieselbe Idee hatte Mark Waid. Der das natürlich sehr viel besser und gekonnter und geschickter macht als ich, und das heißt Irredeemable. Und da gibt's einen super, das heißt dann, das ist der Digital Omnibus, da kannst du dann 20 Hefte auf einmal kaufen. Und das ist genau so ein Angebot, was du haben willst am Tablet. Ja. Gibt's aber sehr selten leider. Ansonsten, ja, kriegst du eigentlich fast alles, was das Herz begehrt. Was eine ganz gute Sache ist, wenn du damit klarkommst, dass du es am Tablet halt lesen magst, kannst. Also, von, Dark Horse, die App, ist eigentlich fast genauso wie die Sache von Comixology. Das Problem ist nur, dass, oder was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn du da auf die Comics drauf gehst, hast du keine Preview-Seiten. Also du kaufst mehr oder weniger blind, weil zum Beispiel, ich finde so die Kauftaktik ist ja immer so, du kaufst nach Autor oder halt auch nach Zeichner oder du guckst dir den Comic erstmal an, was halt bei der Dark Horse App nicht geht. Ansonsten ja, also ich muss sagen, da ich ja so lange getrennt war von Comicläden, habe ich mich da echt erstmal ziemlich verausgabt, als ich dann gemerkt habe, okay, ich komme doch klar mit dem Comic auf dem Tablet. Dann hat man da erstmal echt einen Batzen gekauft und was halt das Ding ist, sowieso mit dem Kindle oder ich gucke ja Filme auch nur noch aus der Online-Videothek, du hast halt die Sachen immer sofort und gerade dieses Feature Same Day as Print. Also du musst nicht mehr in den Comicladen rennen, um eine neue Serie irgendwie komplett zu haben, sondern es reicht ein Klick und das ist schon, da wird man schon ein bisschen süchtig und abhängig davon und es tut mir wirklich leid für die Comicläden. Also wenn sich das ein bisschen auf breiterer Ebene mal durchsetzt, dann wird es halt noch schwerer für die Comicläden. Vor allem hast du ja im Endeffekt auch dieselben, du hast ja die Coverpreise und es hängt vom Eurokurs ab, wie viel oder wie wenig du bezahlst. Wohingegen ein Comicladen in Deutschland, wenn der US-Comics anbietet, der muss natürlich immer ein bisschen Aufschlag draufhauen als Gewinn und Portokosten und sonst irgendwas, was für Unkosten, was er da noch hat und seine Ladenmiete und so weiter. Das fällt natürlich digital nicht an. Weshalb es dann natürlich auch noch eine Preisalternative ist. So. Ja, aber ist doch doof. Also ich habe jetzt, sage ich mal, mehr Geld für Comics ausgegeben in den letzten 5 Jahren. Ja, das Geld hätte ich nicht für Comics ausgegeben. Insofern, ich würde auch lieber in einen Comicladen gehen, aber Stefan weiß, wie das ist in Stuttgart. Es gibt keinen. Da kannst du lang gehen. Ja, da musst du nach Esslingen. Also in Hamburg gibt's ein paar, zwei, drei, aber da findest du dann wahrscheinlich auch nicht, was du gerade willst. Also gut, ich meine, ich kaufe eben, wenn überhaupt, dann meistens online. Insofern kann ich jetzt hier nicht das hohe Lied des Comicladen-Verteidigers singen. Ja, wobei, wo bestellst du in Deutschland? Oder? Ich mag Papier. Ja. Ich bestelle meistens in Deutschland. Manchmal ganz selten gucke ich, ob es günstiger ist, in Amerika oder England zu bestellen, aber in aller Regel ist es das nicht. Also manchmal, also die haben zwar keine Buchpreisbindung und dann kann man immer gucken, irgendwie, ob es mit dem Porto dann hinhaut, aber. Also ich würde auch sagen, dass für mich ist Comic immer, also wie gesagt, mit dem Kindle kam ich super klar, da vermisse ich eigentlich, okay, die Cover vermisse ich ein bisschen, weil so dieses Schwarz-Weiß-Ding, das kannst du eigentlich vergessen, aber das von dem Leseerlebnis ist es für mich keine Sache, aber bei den Comic-Sachen ist es so, dass dieses auf dem Tablet super gut ist oder nett, ich komme damit klar. Die Sache ist noch, ich glaube, die ganz liebsten Comics möchte ich mir dann doch lieber in echt kaufen, halt. Nur, es war bei mir früher so, dass ich jeden Freitag in einen Comicladen gegangen bin, mir 3-4 Comics gekauft habe und da hast halt irgendwann auch mal mehr oder weniger Comics, die dir nicht so wichtig sind dabei. Und wenn ich die dann auf dem Tablet habe oder so Comics einfach mal so zum Lesen, die mir jetzt nicht so viel bedeuten, dann ist es für mich auch okay, weil dann muss ich beim Umzug weniger rumschleppen. Ja, und muss sie nicht wieder verschenken oder sonst irgendwas, dann habst du gar nicht mehr. Da hast du wieder recht. Ja. Okay. Ich kann mich noch nicht so richtig umgewöhnen, also ich denke, für mich ist es schon so ein... Aber die Zeit wird kommen. Ja, also wahrscheinlich. Ich sag mal, gerade für Zwerchfell ist es halt schon auch so eine Sache, dieses ganze Online-Ding, man hat ja keine Barriere mehr. Das heißt, wenn ein Deutscher in Amerika einen Zwerchfell-Comic kaufen wollen würde und den gibt's online, dann kannst du den verkaufen. Kann ihn nur kaufen. Ja, natürlich. Könnte natürlich auch bestellen und so, aber man weiß ja, wie das dann ist. Es dauert lang und kostet mehr. Gerade natürlich für Verlage und gerade jetzt auch für Webcomic-Zeichner ergibt es sicherlich eine ganze Menge Sinn, da reinzugehen. Ja. Ich denke mal, die Preise werden auch deshalb so hoch gehalten in dem digitalen Bereich, um eben nicht die Comicläden gleich komplett hinzuhauen. Keine Frage. Und um ganz viel Geld zu machen. Naja, aber mich mehr nervt halt also diese Kaufangebote. Also weißt du, so bei Irredeemable, diesen Omnibus, wo du dann halt 20 Hefte auf einmal kaufst, das ist das, was du eigentlich digital haben willst, weil du irgendwie, ich habe so das subjektive Gefühl, man liest schneller. Und dann hast du so ein Heft, dann kriegst du dauernd so das und das und das will ich... Es nervt halt, ich möchte einfach einen Bundle kaufen. Und wenn du mir dann halt ein oder zwei Dollar auch noch anbietest oder so, ich meine, das kann die Läden jetzt auch nicht kaputt machen. Das wäre schön. Fein. Ja, fein. Ich weiß nicht, ich finde diese Tablets immer, wenn ich sie sehe, finde ich die irgendwie ganz toll, aber dann kaufe ich mir dann doch keins. Also ich glaube, es ist wirklich, also ich finde, es ist ein sehr spezielles Produkt. Ich habe nur, es ist nur bei mir so, dass ich relativ viel am PC gelesen habe. Ich bin also so jemand, der, wenn er aufgestanden ist, erstmal ein paar Zeitungsseiten ansurft und so weiter. Und du kannst halt relativ vieles auf dieses Tablet auslagern. Also für mich funktioniert es, ich kann mir viele Leute vorstellen, für die es halt nicht halb so gut funktioniert. Ja, also ich denke, es kann auch für einen Illustrator ganz interessant sein. Ich habe jetzt bei meinen Studenten bemerkt, dass einige von ihnen mit einem handelsüblichen Pad ihre Skizzen machen, wenn sie im Unterricht sitzen. Das heißt, sie haben halt, sie sind gleich, das ist für Studentenspitze, sie sind gleichzeitig online und können mitzeichnen. Und da kommen ganz gute Sachen bei raus. Für mich ist es natürlich ein Verlust von Technik, aber also von tatsächlicher mit Hand auf Papier und so weiter, Haptik und so. Aber mein Gott, naja, was soll's? Also tun wir mal nicht so. Ich finde es ganz gut, dass die mitschreiben. Ja, also das ist ja schon mal was. Es ist im Endeffekt ja auch nur ein größeres Smartphone, also die Apps und so Sachen, also du kannst ja einige Sachen auslagern, nicht alles, aber so, ich finde es manchmal ganz gut, wenn ich nicht immer am PC sitzen muss, um auf eine Mail zu warten, dass ich dann weiterarbeiten kann, kann ich irgendwo sein und hab die Mails immer parat oder so, wenn ich gerade mal nachgucken will und so Sachen, also, aber ich finde, das ist wirklich eine sehr spezielle Sache, deswegen, ich glaube, für die meisten lohnt sich's auch nicht wirklich, für mich hat sich's gelohnt. Okay, Stefan, dann du wolltest uns auch noch was erzählen. Ja, ich habe meine Frau hat was ganz Tolles mitgebracht. Das war, also jetzt, ich habe das ganze Ding nicht mehr, aber es war quasi wie eine Postkarte. Und in der Postkarte drin war dieses hier, es ist also wie ein Bleistift aus Pappe, ja, so. Und da vorne dran ist tatsächlich eine kleine Mine, eine kleine Bleistiftmine dran. Und jetzt kannst du den so zusammenklappen, so, dass er so dreieckig ist. Und dann hast du tatsächlich einen Stift, mit dem du schreiben kannst. Und den gibt's in vielen verschiedenen Farben. Und dann kannst du dann auf der Postkarte was, also mehr so für Gewinnspiele, malen sie uns was Schönes. Ich finde es eine total geniale Idee. Das war einfach aus der Postkarte zum Rausbrechen. Und dann ist die Postkarte und der Stift in einem. Eine hervorragende Idee von snap-note.com. Ich kriege kein Geld von diesen Menschen bis jetzt, aber snap-note.com, eine tolle Werbeidee, finde ich. Gut, aber was habe ich noch? Ich habe mir beim ein weltbekannter Internethändler hatte einen Ausverkauf und hat 6 DVDs für 20 Euro rausgetan. Da habe ich dann einfach mal zugegriffen und mir den Hund von Baskerville in der Christopher Lee Peter Cushing Version rausgelassen und Mel Brooks Blazing Saddles. Zwei Scooby-Doo-Teile für meinen Sohn und damit es dann noch voll wird, Species, was so einer von diesen Monsterfilmen ist, die man immer mal wieder gucken kann. Und der, den ich noch gar nicht kannte von der ganzen Sache, war Whiteout. Whiteout ist eine Comic-Verfilmung mit Kate Beckinsale. Ja, von Linksbums. Wie heißt der gute Mann? Dominic Senja. Nein, der Comic. Whiteout. Der Comic ist von Greg Rucker und Steve Lieber. Oder Leiber. Ja. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich kannte den Comic bis da noch nicht. Der Dominic Senja war mir unangenehm aufgefallen durch seinen faschistoiden Swordfish-Film mit Hugh Jackman und John Travolta und Halle Berry. Ein ganz, ganz schlimmes Ding. Whiteout ist relativ interesselos runtergedreht von einem Skript von den Hober-Brüdern, die, glaube ich, auch Green Hornet geschrieben haben oder irgend sowas. Und ich habe mir den so angeguckt und gedacht, ja, okay, ach, weißt du was, kauf dir mal den Comic und lies mal den, vielleicht ist der was wert. Weil der Film war jetzt nicht so der Hammer. Whiteout von Greg Rucker und Steve Lieber ist eine wirklich richtig guter Comic-Thriller. Kann ich sehr empfehlen. Geht um eine junge Frau, die ist Marshall in der Antarktis. Also quasi so der letzte Marshall, bevor alles aufhört. Und auf einmal werden Leichen gefunden und sie muss rausfinden, warum da Leichen gefunden werden. Und es gibt Intrigen, eine englische Geheimagentin, die plötzlich auftaucht und da mitmischt und möglicherweise der Feind ist oder möglicherweise auch nicht. Es ist eine vierteilige Miniserie, glaube ich, gewesen, von den Menschen bei CrossCult, glaube ich, auf Deutsch aufgelegt. Waren das nur vier Teile? Ich dachte, es wäre eine längere Serie. Ich glaube, es waren vier Teile, wenn es hier vorne richtig... Ja, vier Teile und es gab noch mal eine mit vier Teilen. Dann, okay. Also insgesamt. Aber das ist eine abgeschlossene Story. Whiteout, Volume 1. Gibt es gerade relativ billig bei genau dem gleichen Internethändler auch zu kriegen, von Oni Press oder eben wahrscheinlich in einer besseren Aufmachung von CrossCult. Sehr viel besser als der Film. Einfach, weil zum Beispiel im Film natürlich aus der ambivalenten britischen Geheimagentin ein Love Interest australischer Geheimagent wird. Australien hat doch nicht mal einen Geheimdienst, ey. zumindest keinen, der den französischen Geheimdienst davon abhält, Greenpeace-Schiffe in ihren Häfen zu versenken. Also da sind so Sachen drin, wie das im Film tatsächlich irgendwie alle Leute von dieser Antarktisstation weggehen, weil jetzt Winter ist und im Winter bleibt dann keiner mehr da und du denkst tatsächlich so, während du das guckst, würde man eine Wissenschaftsstation wirklich komplett alleine in der Antarktis lassen für 6 Monate? Und im Buch stellt sich natürlich heraus, dass ja, es sind 1000 Leute im Sommer da, aber nur 200 im Winter. Ja. 200? Ich habe den 200. Normalerweise 5 oder so, glaube ich. Vor bestimmt 3 Jahren oder so mal gelesen. Ich kann mich auch an Einzelheiten nicht so genau erinnern. Ja. Aber ich fand ihn richtig gut. Ich habe ihn gern gelesen. Zumal ja auch diese Whiteout-Idee einfach eine grafisch interessante Idee ist. Ne? Ja. Also da wird schön mit gespielt. Mit Weiß und Schwarz. Der ist auch gar nicht farbig, ne? Wenn ich mich nicht hier... Nee, der ist schwarz-weiß. Der ist so richtig schön knackiges Schwarz-Weiß. Ja, und war gut zu lesen und war spannend und ja, hatte eben so, also diese Klaustrophobie in diesen, es geht ja immer um abgeschlossene Räume, also sowohl die ganze Station ist abgeschlossen, weil drumrum, Antarktis ist es, ne? Antarktis, genau. Ja. Und dann geht es auch immer wieder um die abgeschlossenen, diese Hütten oder Gebäude, wo du ja auch unter Umständen gar nicht von einem Gebäude zum anderen laufen kannst, genau, ohne dein Leben in Gefahr zu bringen komplett. Also dieser Whiteout-Effekt ist ja das, wenn ich mich richtig erinnere, dass du einfach komplett die Orientierung verlierst und weil du tatsächlich die Hand vor Augen nicht mehr siehst. Alles weiß ist einfach, ja. Also die haben diese Führungsseile da an der Antarktis, wo du dich mit dem Karabiner einklinkst und dann von einem Haus zum anderen gehen kannst, auch selbst wenn da, also die haben massive Windgeschwindigkeiten da offensichtlich. In dem Buch wird das alles ziemlich genau erklärt, auch im Film eher nicht. Im Buch hast du auch so Sachen wie, dass zum Beispiel auf der Antarktis eigentlich gar keine Waffen erlaubt sind, weswegen dieser Marshall, also Carrie Stadko, die Hauptfigur, zwar Marshall ist, aber keine Waffe hat. Was ich einen ganz interessanten Effekt finde, während die britische Geheimagentin eine reingeschmuggelt hat und wir dann nachher eben erfahren, dass Waffen bei minus 72 Grad vielleicht nicht immer funktionieren. Ja, klar. Im Film haben natürlich alle Leute Knarren und es wird draußen fröhlich in der Gegend rumgeschossen. Und du kriegst zwar erklärt, dass Leute ganz schnell erfrieren in dieser Kälte. Gleichzeitig ist aber der Kampf am Ende, der natürlich dann draußen kommen muss in dem Film, ist draußen in einem Schneesturm und die Leute haben zwar alle Handschuhe an, aber sie haben und auch Skibrillen, aber so Nase und Mund schön frei, also nicht irgendwie ein Schal wenigstens davor oder sowas. Während du vorher erklärt bekommen hast, dass das eigentlich nicht geht. Das Buch geht auch so weit tatsächlich, dass sie ihren Zeigefinger und Mittelfinger an der rechten Hand verliert. Die frieren ab und müssen amputiert werden. Das heißt, als sie dann an eine Waffe kommt, kann sie die auch überhaupt nicht benutzen, weil sie nicht abziehen kann. Im Film verliert sie den kleinen Finger und den Ringfinger von der linken Hand. Und Hauptsache verloren. Das hättest du dann auch nicht reintun müssen. Da hättest du auch machen können, mein Bauchnabel ist abgefallen. Das wäre ungefähr genauso gefährlich für das, was da passiert. Also das ist ein bisschen schade, weil es gibt ein paar Sachen in dem Film, das Grundproblem funktioniert ein klein bisschen besser. Im Film, muss ich sagen, das haben sie sich etwas besser ausgedacht. im Buch finden ein paar Geologen zufällig Gold und versuchen das aus der Antarktis rauszuschaffen. Und die ist ja auch wieder so abgeschlossen eigentlich. Im Film gibt's eine Pre-Title-Sequenz mit ein paar Russen in einem Flugzeug am Ende vom Zweiten Weltkrieg, die eine seltsame Kiste wegbringen wollen. Aber zwei von denen die anderen übervorteilen wollen. Es gibt eine Schießerei in dem Flugzeug. Zufällig geht der Pilot drauf, die stürzen auf der Antarktis ab. Und die Geologen finden unter sehr viel Eis dieses Flugzeug und dann da drin diese Teile, wo der rote Hering ist, dass das Uran sein könnte oder Plutonium. Es stellt sich aber nachher raus, es sind Diamanten. Und das funktioniert ziemlich gut, weil Diamanten und Eis und so, und das ist visuell einfach ein guter Dreh, finde ich. Mhm. Ansonsten ist es aber relativ lalü runtergedingst. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, das möchte ich euch kurz noch empfehlen. Das wollte ich euch empfehlen seit dem letzten Herbstferien, die ich hatte, von Don Winslow, California Fire and Life. Ist die Geschichte über einen Versicherungsdetektiv, der sich auf Brandstiftung spezialisiert hat und für die Versicherung California Fire and Life Insurance arbeitet. Und er kommt in einen sehr schwierigen Fall rein. Das Ding ist super gut geschrieben, finde ich, weil es ist komplett im Präsens geschrieben. Das geht so, Jack walks along the road, Jack asks so-and-so, so-and-so says, und du bist also die ganze Zeit komplett mit dabei. Und dieser Don Winslow, der das geschrieben hat, muss eine Wahnsinnsrecherche gemacht haben, weil der kann dir alles erklären, was das Feuer tut und wie es läuft und woran man den Brandbeschleuniger feststellt und sowas. Ist so ein richtig schöner am Strandreißer, liest du in ein, zwei Tagen durch. Ich fand's ziemlich prima. Oliver Stone hat gerade einen anderen Roman von ihm verfilmt, Savages, der kommt jetzt ins Kino. Ahnung, ob der was taugt, aber das Buch fand sehr, ich... sehr, sehr gemischt. Die, ja, sehr ambivalent, habe ich auch gelesen. Aber den hier, der fand ich, der hat's ganz gut gebracht. Es wird am Ende sehr amerikanisch, ja. Also natürlich sein ganzes Leben hängt da dann mit drin, ne? Alle seine Beziehungen haben was damit zu tun gehabt und es gibt was Großes dahinter und so. Aber irgendwie gehört das ja auch dazu. Tja, jetzt kommt mein Termin, Leute. Ich muss raus. Gerade hat's geklingelt. Ja, dann so. Tschüss, Stefan. Tschüss, bis bald mal. Tschüss. War nett mit euch. Ja. Dann gebe ich noch schnell einen Tipp. Ich habe auch noch einen Tipp eigentlich. Ja, dann geben wir beide noch einen Tipp. Okay, fängst du an? Mach du gerne. Gut, also ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk-Tipp. Es gibt unter highlandtitles.com die Möglichkeit, ein Stück von einem schottischen Wald zu kaufen und damit den Titel Lord oder Laird oder Lady of Glencoe mitzukaufen. Mhm. Das Ganze ist relativ erschwinglich. Du kannst also Quadratfuß kaufen, ja, also so irgendwie 30 auf 30 Zentimeter und kriegst dann eine Urkunde, wo dein Name draufsteht und draufsteht, dass du Lord of Glencoe oder Lady of Glencoe bist. Und du kriegst tatsächlich auch ein Stück Land zugeordnet. Du kannst dort auch hinfahren und das besuchen dann. Die Idee dahinter ist ganz interessant. Das ist eine schottische Adlige, die das, die verhindern will, dass das Land irgendwelchen Bauprojekten zum Opfer fällt. Das ist ein großes Waldgebiet. Und die das deswegen, also diese Organisation, diese Lady steckt dahinter, verkauft das eben in so viele hunderte von kleinen Stücken, dass überhaupt das nicht mehr nicht, möglich sein wird, das irgendwie als Stück zu kaufen und zu bebauen. Das ist die Idee, die dahinter steckt, also sowas wie Landschaftsschutz und Umweltschutz. Und wie gesagt, was du bekommst dafür, ist ein gültiger schottischer Adelstitel. Und der Quadratfuß liegt, ich glaube, bei 35 Pfund oder sowas. Das heißt, es ist wirklich was man sich überlegen kann, 29 Pfund 99 sogar. Ja, das geht ja. Das kann man sich wirklich überlegen, zu Weihnachten oder zum Geburtstag zu verschenken. Sieht man da irgendwie einen Fortschritt auf der Seite oder weiß man nur, ich hab's jetzt und was passiert mit dem Projekt, weiß ich nicht. Naja, also es gibt da natürlich eine Online-Community, es gibt die Möglichkeit, das zu diesen Landstrich zu besuchen auch. Und du kannst natürlich auch noch idiotisch viel Geld ausgeben für irgendwelche Kilts, die in einen, also es gibt auch einen bestimmten Tartan, das ist dieses Schottenmuster. Jeder Clan in Schottland hat ja ein bestimmtes Karo-Muster. Und du kannst dir entsprechend auch ein Kilt im Glencoe-Tartan-Muster bestellen und kannst dir einen Wappen bestellen und einen Anstecker und so weiter. Fortschritt gibt's in dem Sinne nicht, weil das ist ja nicht die Idee dahinter. Die Idee ist, dass es so bleibt. Und ja, nein, also ich meinte Fortschritt, wie viel vom Wald verkauft worden ist oder wie es jetzt aussieht, ob das funktioniert oder... Gibt es vermutlich, sehe ich jetzt hier nicht, aber es gibt auf jeden Fall eine Karte des Waldes und... Oder sagen wir mal anders gefragt, ist denn der Wald jetzt gerettet durch die Aktion definitiv? Ja, ist er wohl. Ja. Ist er wohl. Okay. Ja. Why should I buy? Ja, also. Darum geht's ja ein bisschen. Ja, genau. Also, eine prima Idee, wenn man sich gegenseitig zu Lord und Lady zu Weihnachten machen will, dann ist das genau das Richtige. Wir haben es jetzt einmal schon verschenkt und Lotte, unsere Tochter, wünscht sich das natürlich auch unbedingt zu Weihnachten. Sie will unbedingt Lady of Glencoe werden. Okay. Also für die Royalisten unter uns, wobei es ist natürlich ein schottischer Titel, ist schwierig, an einen englischen Titel kommst du nicht so leicht ran. Ich glaube, die schottischen Landrechte sind da anders, deswegen können die das auch einfach so austeilen. Aber wie gesagt, wer es mag, der gucke unter Highland Titles einwort.com. Okay. Dann hätte ich noch ganz schnell einen Filmtipp, weil Stefan vorhin Species erwähnt hat. Ja. Und zwar gibt's von dem Typ, der Cube, den Film, geschrieben hat und da auch der Regisseur war. Weiß nicht, kennst du den? Ziemlich cooler Film. Hören, das ist irgendwie sowas Klaustrophobisches auch. Wo ja, also da wachen fünf Leute in einem Raum auf. Und ja. Anschließend an den Raum sind andere Räume, aber die sind teilweise so, dass man auch drin sterben kann. Und dann ist immer die Frage, was machen wir hier, warum sind wir hier und was soll das alles? Also ich finde der Film, der ist, also Cube finde ich super. Gibt dann noch so zwei weitere Teile. Das ist halt wie Final Destination irgendwie. Das ist halt so eine Idee, die du immer wieder ausrollen kannst irgendwie. Und der hat so einen Film gemacht. Bitte? Ja, sowas. Also was mir bei Cube gut gefällt, weil er hat ja dann auch so eine, ich sag mal, philosophische Variante, die so ein bisschen auch unseren Kapitalismus bisschen oder unsere Gesellschaftsform erklärt, also oder ein bisschen hinterfragt, weil es ist halt so die Frage, weil irgendwann kommt raus, dass da so ein Ingenieur dabei ist, der hat gemeint, ja, ich kann mich erinnern, ich habe an dem Ding mitkonstruiert. Ich wusste damals aber nicht, warum oder wofür ich das mache. Ja. Das war einfach mein Auftrag und ich habe es gemacht. So. Ja. Also sowas halt. Und der hat einen Film, der hat eigentlich ziemlich viele Filme gemacht. Ich mag die, weil die immer so, die sind so ein bisschen B-Movie-mäßig, weil er meistens wohl nicht so viel Budget hat, aber immer mit einer interessanten Story irgendwo. Da gibt's den Film Splice, der ist auf Deutsch Splice, das Genexperiment. Da hat er wohl irgendwie ein ganz passendes Budget gehabt und ich mag den Film sehr gerne. Da versuchen die, da spielen die mit DNA rum und versuchen dann irgendwie so eine Art neue Wesen zu erschaffen und schaffen das und dann auch. Da kommt auch. So eine relativ irgendwie attraktive, glatzköpfige Frau mit Känguru-Beinen raus. Ja. Ziemlich eerie. Aber tatsächlich, dieses Wesen, was sie da erschaffen, wächst einem auch irgendwie ans Herz und die müssen die dann auch entführen, weil das Experiment natürlich abgebrochen wird und sonst irgendwas, aber ich finde es ziemlich gut gemacht. Und immer wenn ich an Species höre oder sehe, muss ich an Splice denken aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, weil es wahrscheinlich so weibliche Wesen gibt, die so ein bisschen tierisch, animalisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall Splice kann ich nur empfehlen, das wollte ich sagen. Der ist auch schon eine Weile alt, oder? 2 Jahre der oder so? Der ist 2009 kam der. Ah ja. Mit Adrian Brody und der sehr netten Sarah Polley. Ist die das Wesen? Oder nee, ist die das ist Wesen die Adrian Brody und Sarah Polley sind die Wissenschaftler. Und diese Dren heißt die. Das ist Delphine Chagnac. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist eine Französin wohl. Delphine Scherniak, ja, stimmt, ich habe sie hier, ja. Die sieht aber dann im Film etwas anders aus. Etwas anders, ja. Aber wie gesagt, die kriegen es echt gut hin, dass man so eine Beziehung zu diesem komischen Genexperiment herstellt und das ist super interessant. Also ich fand den Film total fesselnd. Okay. Ja. Da hatte ich mich immer gefragt, ob ich den angucken soll. Und guck dir den an. Also ich kann den nur schwer empfehlen. Okay. Dann gucke ich mir den an. Ja. Dann Highland Titles kommen und genau. So ja. Dann machst du wieder lauter links, stimmt? Das macht meistens Stefan oder Nomi oder ich mach das nicht mehr irgendwie unbedingt. Ja. Gut, ja. Dann soll Stefan das machen. Ich bedanke mich bei Stefan und bei dir. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und dann sage ich Tschüss.